Deutschlandfunk. Nachtradio. Heute wieder mit dem Soundcheck, zweite Stunde im Studio Karl Lippegaus. Sie hören Strickleitern zum Mond, ein Porträt des schottischen Musikers Jack Bruce, basierend auf der in Großbritannien erschienenen Biografie von Harry Shapiro, Jack Bruce Composing Himself. Never tell your mother she's out of tune, sagt einer Mutter nie, dass sie verstimmt ist, aus dem Album Songs for a Tailor von 1969. Im Laufe seiner langen Karriere, die 40 Jahre umfasst, hat Jack Bruce nur einmal zwei Alben mit derselben Besetzung aufgenommen. Ungewöhnlich für Rockmusik war, dass er oft mit fertig ausnotierten Partituren ins Studio kam. So auch bei diesem Album, seinem ersten offiziellen Solowerk, das im September 1969 veröffentlicht wurde. Jack wollte keinen Gitarrengott in der Mitte stehen haben, die Songs sollten im Vordergrund stehen, nicht die Virtuosität eines Musikers. Einige der Songs waren nicht ins Repertoire von Cream gelangt, wie etwa Theme for an Imaginary Western, das auch für die Gruppe Colosseum ein großer Erfolg wurde. Weird of Hermiston, ein anderer Song, war inspiriert von Robert Louis Stevenson. Und Rope Ladder to the Moon ging zurück auf ein Gedicht von Pete Brown. Die meiste Arbeit hatten die Musiker aber mit diesem Stück, das sie gerade hörten, Never Tell Your Mother She's Out of Tune, ein Song über Glasgow und seine Industrielandschaft. Für die Bläserpassagen brauchte der Saxophonist Art Thiemann viele Anläufe. Art war übrigens auch Arzt und musste bei Gigs oft sein Spiel unterbrechen, wenn er vom Krankenhaus angebiebt wurde, um zu operieren, erzählt der britische Kritiker Steve Lake. George Harrison spielte unter Pseudonym auf diesem Album mit und der spätere Toningenieur der Rolling Stones, der damals noch sehr junge Andy Johns, sorgte für den guten Ton. Und jetzt kommen wir zu dem Album, das vor Songs for a Tailor aufgenommen wurde, aber erst danach veröffentlicht wurde, Things We Like. Denn Jack wollte nicht als Jazzmusiker festgelegt werden, obwohl ihm diese Musik weiterhin ausgesprochen Spaß machte. Das merkt man hier im Zusammenspiel mit dem Gitarristen John McLaughlin und dem Schlagzeuger John Heisman. Thank you. Der Ex-Miles Davis-Drummer Tony Williams hatte nach den Sessions zu In a Silent Way ein fulminantes Trio formiert, das er Lifetime nannte, mit John McLaughlin, den Sie gerade als Gitarrist hörten, und dem brillanten Organisten Larry Young. Letzterer war zum Islam konvertiert und nannte sich jetzt Khalid Hassin. Die Musik von Lifetime, ihr Debüt, das Doppelalbum Emergency, erinnert heute noch an so etwas wie flüssige Lava. Tony Williams hatte schon an der zweiten Platte Turn It Over angefangen, als er mit McLaughlin die Band von Jack Bruce live erlebte. Bruce spielte und sang auf drei Stücken der neuen Platte Turn It Over. Tony wurde damals sein bester Freund, wollte Rockstar werden und stellte Bruce Miles Davis vor. Rückblickend sagt McLaughlin, alles außer der Musik von Lifetime war schlecht. Das Management, die ökonomische Situation, die ganze Organisation, es war ein unglaubliches Chaos. Die Musik war das Einzige, was uns wirklich zusammenhielt. Tony Williams' Lifetime mit Jack Bruce. In seiner Autobiografie schreibt Miles Davis über Coltrane, der habe sich nicht schick angezogen, erzählt Jack Bruce. Tony Williams' Denken ging in dieselbe Richtung. Ein moderner Jazzmusiker sollte scharf aussehen und clever auftreten, damit jeder an ihm aufblickte. Larry Young, unser Organist, war dagegen fast wie eine Cartoon-Figur, sehr groß und schwer. Er trug einen großen Dashiki und wurde ein Muslim, ein sehr netter und leiser Typ. Und er war ein Genie, vielleicht der eine Musiker, dem ich begegnet bin, über den ich das ohne jeden Anflug eines Zweifels sagen würde. Und ich habe wirklich mit einigen großen Leuten gearbeitet. Doch Larry Young war allen haushoch überlegen. Er hatte die Gabe, unglaubliche Sounds zu erzeugen und Töne zu spielen, die absolut genial waren. 1967 bekam Carla Bley von einem Freund, dem Poeten Paul Haynes, der nach Indien ausgewandert war, einen Stapel Gedichte geschickt. Daraus wurde das Libretto für eines der ungewöhnlichsten Werke der Jazzgeschichte, die Oper Escalator Over the Hill. 3 Jahre dauerten die Aufnahmen, für die Carla Bley Leute aus der Jazz- und Rock-Avantgarde zusammentrommelte. Jack Bruce hatte sie schon mit Cream erlebt und dann nochmal mit Lifetime im Fillmore East in New York. Jack hatte ihre Stücke schon Jahre vorher gespielt. Im Rawalpindi Blues vom 7. Dezember 1970, einer der ersten Aufnahmen für die Jazzoper, agiert Jack Bruce mit der sogenannten Traveling Band neben John McLaughlin und dem Schlagzeuger Paul Motion. Im Februar 1971 sang er weitere schwierige Gesangsparts für diese Oper Escalator Over the Hill. Wir hören einen Ausschnitt aus dem Rawalpindi Blues. You got to give up what you don't want to get what you do. What will we ever do? Fighting for the view, lonely of fish in hats, parrots so green they make the sky seem blue. Look in my eyes and let me stay away. As low as the low with the love world we what will we ever do with you? What will we ever do with you? What will we ever do? Escalator Over the Hill, Carla Bley, Mike Mantler, Paul Haynes, John McLaughlin, Jack Bruce, Paul Motion, Don Cherry. Die Songs für das nächste Bruce-Album Harmony Row kamen praktisch an einem einzigen Nachmittag zustande, als Jack allein zu Hause war. Und zwar mehr oder weniger in der Abfolge, in der wir sie auf der Platte hören können. Es gibt kaum ein anderes Jack Bruce-Album mit so wenig Patina. Es ist vor allem eine Reflexion über seine Heimatstadt. Zitat: Glasgow wurde immer vernachlässigt. Ich war ungefähr 12, als ich von Glasgow nach London kam, um im sozialistischen Sonntagsschulchor in der Royal Albert Hall mitzusingen. Ich hatte noch nie einen solchen Wohlstand und so reiche Leute gesehen. Es war wie im Paradies. Ich hatte nie einen Zebrastreifen gesehen. Als Tony Palmer einen Film über mich drehte, sah Glasgow noch immer aus wie im Krieg. Spuren der Bombardements und Slums. Deshalb schwebte mir als Titel für die Platte immer Harmony Row vor, wegen der Zweideutigkeit. Er instrumentierte das Album sehr sparsam, in der Hauptrolle Jack als Singer-Songwriter, der sich am Klavier begleitet. Alle Arrangements sind genau fixiert, sogar die Gitarrenpassagen und die Bassbegleitung. Sie ist so, dass man an klassische Musik denken muss. Diesmal verzichtete er auf Bläser und arbeitete praktisch nur mit dem Gitarristen Chris Spedding und dem Schlagzeuger John Marshall. Jack entpuppt sich einmal mehr als Allround-Musiker, der alle Fäden in der Hand hat und seinen Mitspielern großen Respekt einflößt. Er kann mit ungeraden Metren jonglieren, er kann genau intonieren und in Harmony Row wimmelt es von unerwarteten Modulationen. Nothing was good or bad enough. They never had enough in stock. When the feast was on the lawn, the birds had picked it clean and gone away. We used to walk the nights of mystery. Swim the length of the sea. No one was weak or strong enough. They did not have a man to do the job. When the snow was in the field, we kept our front eyes peeled for oranges. We used to swim the days of mystery. Once we would walk the length of the sea. We'll be right back. sold out to many golden souls. When the sun was in the trees, the workman came to take their frozen fees. We used to walk the fields of mystery. Mentaler Probleme immer bewusst gewesen. Ich war immer ein bisschen ein Spinner, schon seit ich klein war. War ich schizophren? War ich bipolar? Ja, du könntest all das über mich sagen. Ich brauche keine Diagnose, aber Probleme hatte ich immer. Ich konnte als Kind extrem happy und überglücklich oder völlig down sein. Als diese unglaublichen Sachen mit Cream passierten, war es, als wenn ich eigentlich gar nicht dabei gewesen wäre. Ich blickte mir über die eigene Schulter. Ich war nicht im Moment. Manchmal war ich so scheu, dass es wehtat und ich mit Leuten nicht normal reden konnte. Sensibel, aber nicht im guten Sinne, sondern quälend. Es fiel mir schwer, eine Bühne zu betreten, an mich selbst zu glauben. Das verlangte eine enorme Anstrengung. Why? 1992 Jack Bruce in den Angel Studios in London mit Karen Mantler und ihrem Vater Michael Mantler, der diese Komposition geschrieben hat, Folly Seeing All This, zu einem Text von Samuel Beckett. Es spielte das Balanescu-Quartett und der Gitarrist war Rick Fenn. Sie hörten eine Aufnahme von 1992. Eines der zentralen Kapitel in Harry Shapiros Biografie von Jack Bruce, Composing Himself, sind den Drogenproblemen gewidmet. Oder wie Frank Zappa sie nannte, die bewusstseinsverändernden Spaßmacher. Auch Jack Bruce blieb davon nicht verschont und wie in der Autobiografie Eric Claptons hagelt es auch hier Geschichten von Ups and Downs von Jazzmusikern und Rockmusikern, die alle möglichen Drogen nahmen und was mit ihnen passierte. Harry Shapiro ist auf dieses Thema, man kann wohl sagen, spezialisiert, denn auch andere seiner Musikerbiografien befassen sich eingehend mit diesem Thema. In einer seiner düstersten Phasen entstand das Album Out of the Storm. Sein Texter Pete Brown sagte, die Dinge fielen für Jack einfach auseinander und ich versuchte ihn zu positiven Anstrengungen zu bewegen. Jack und Pete schrieben die Songs zu Hause an Jacks Blüthner-Klavier. Dann sang Jack Bruce sie mit großer Überzeugungskraft, während sich die Wolken über seinem Leben zusammenzogen. Ein Lichtblick, den Gitarristen Steve Hunter hatte er in der Band von Alice Cooper bei einem Gig in Toronto entdeckt. Das Album Out of the Storm bekam leider wenig Unterstützung von der Plattenfirma und verhallte leider ziemlich sang- und klanglos. Hier ein Ausschnitt daraus. Keep it down. If it's still hanging around, kept away. Well, it's lost inside a day on the journey through the street to the corner you have to meet. In the dawn, when the last drop it has gone, summer leaves from the hill where my love grieves. In the sun where you met her, in the shade where you. Keep Im Januar 1975 diskutierten Jack Bruce und Ex-Rolling Stones-Gitarrist Mick Taylor über eine neue Gruppe. Jack wollte Tony Williams als Drummer und fragte Carla Bley nach dessen Telefonnummer, worauf sie meinte, kann ich nicht in eurer Band mitmachen. Jack fand es eine tolle Idee und meinte, es war ungewöhnlich, dass eine Frau in einer Rockband mitwirkte und nicht Sängerin war. Ich fand aber, Carla Bley war wirklich etwas Besonderes. Ich mochte sehr ihre Kompositionen, mag sie immer noch sehr und ich wollte, dass die Leute das erfuhren. Die neue Gruppe hatte zwei Keyboarder, Carla und den Ex-Stone the Crows Keyboarder Ronnie Leahy. Sie traten in der BBC-TV-Sendung The Old Grey Whistle Test auf und daraus hören wir jetzt einen Ausschnitt Pieces of Mind. Pieces of mind. See how they run. Prizes of sun. Still to be won. When the life is made of straw, can you tell me what it's for? Wave the pound against the door, leave me at the place of throwing away. Keep me singing. Thank you. Ausschnitt aus den BBC Sessions von Jack Bruce mit Carla Bley. Soundcheck im Deutschlandfunk. Wir haben eine Spur gelegt oder versucht, eine Spur zu legen durch 40 Jahre der Karriere von Jack Bruce. Aus Anlass der Veröffentlichung von Harry Shapiros Biografie Composing Himself. Vieles haben wir natürlich nur streifen können. Ich hätte gerne noch mehr Musik von Jack Bruce und Kip Hanrahan gespielt, aber die Zeit reicht nicht mehr. Wir können auf jeden Fall noch was hören aus dem grandiosen Royal Albert Hall Konzert, das zwischen dem 2. und 6. Mai 2005 stattfand, nachdem Jack Bruce eine schwere Krankheit überwunden hatte. Er hat wahrscheinlich ein Jahr lang versucht, auf dieses Konzertereignis hinzuarbeiten. Und er hat es tatsächlich geschafft, Ginger Baker und Eric Clapton zu bewegen, noch einmal zusammen mit ihm auf die Bühne zu kommen. Und dieser Mitschnitt ist sehr berühmt geworden. Wir hören daraus We're Going Wrong. Und ich glaube, die Musik spricht für sich, da braucht man gar nicht viel zu sagen. We're Going Wrong, Jack Bruce, Eric Clapton, Ginger Baker, live in the Royal Albert Hall im Jahr 2005. Thank you. Und das war der Soundcheck im Deutschlandfunk. Danke fürs Zuhören, sagt Karl Lippenhaus. Deutschlandfunk.